Hören Sie jetzt Anmerkungen zum Weltgeschehen. Willkommen zur 31. Folge von Anmerkungen zum Weltgeschehen. Wenn Tatjana jetzt mit dem Kabel nicht so laut auf den Tisch knallt, dann haben wir auch keine anderen Geräusche. Ja, wer kennt das nicht? Das laute Knall des Kabels auf dem Tisch. Ja, weil das Mikro halt auf dem Tisch ist. Das Mikro ist auf dem Tisch, sorry. Und Tatjana möchte heute singen. Ja, aber ich möchte... Was singen wir denn heute? Wir haben heute den 23.12. Jetzt rauscht mir der Schokolade rum. Und tue ich überhaupt nicht. Ja. The Eve Before the Christmas Eve. Und ich möchte ganz gerne das Ganze mit einem Weihnachtslied beginnen heute. Und zwar mit I'm Dreaming of a White Christmas. Ja. Christmas. Bitte. Bitte. Okay, fangen wir an. Und. Dreaming of. Ich dachte, es gibt eine Einleitung oder sowas. Muss nicht erstmal so. Okay, erstmal. Einmal so durch und dann los? Okay, okay. Sonst kann ich das nicht. Okay. Stört hier ein wenig. Ja. Darf ich ziehe meine Kopfhörer aus? Ja, ja. Dann raschelt das auch weniger auf dem Mikro. Okay. Okay, dann einmal durchspielen und dann singen wir los, ne? Genau. Jetzt kannst du deinen Kopfhörer wieder aufmachen, weil dann hörst du, wenn du dröhnst. Ich dröhne? Das war dann, glaube ich, gerade ein bisschen dröhnend. Aber meinst du? Ja. Schade. Ja, aber der Wille zählt. Der Gedanke zählt. Dankeschön. Alles zählt. Es war sehr schön. Danke. Sehr, sehr schön. Danke. Sehr, sehr schön. So viel dazu. Ich habe jetzt seit einem Monat nämlich Ukulelenunterricht. Ja, sie ist Ukulelistin. Ukulelistin. Ukulistin. Eine Okulistin. Okkultulistin. Was auch immer. Opportunistin. Ja. Und wir haben heute die letzten Sachen einkauft an Geschenken, weil heute Morgen kam mein Geschenk für meinen Bruder an, meinen großen Bruder. Das ist das Schöne, dass wir das alles verbraten können. Wir können es verraten, weil wir es ja noch heute noch gar nicht online stellen, sondern irgendwann in den nächsten Tagen. Und dann ist ja Weihnachten quasi schon wieder vorbei. Vorbei. Was machen eure denn dieses Jahr zu Silvester? Aber was haben wir eigentlich mit der 30. Folge gemacht? Wir waren mit Sina. Nein, aber haben wir die denn, ist die online? Nein, die ist noch nicht online. Schön, dass wir die 31. machen. Ja. Ja. Wir arbeiten auf Halde. Finde ich gut. Liebe Hörer des gepflegten Podcasts. Und außerdem machen wir heute einen Biercast. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Hatten wir echt nicht mehr lange? Also seit August wahrscheinlich nicht mehr oder so. Juli. Nach deinem Geburtstag hatten wir das letzte Mal einen Biercast, beziehungsweise, das war doch dieses Bio-Bier mit dem besten... Das nee. Bio-Bier haben wir immer noch. Nee, das war so ein Alkohol. Nee, das war nicht. Es war Kalorien reduziert oder irgendwie Geschmack reduziert. Irgend so ein komisches reduziertes Bier war das. Und heute haben wir Losini Berek. Losini Berek. Berek. Losini Berek. Berek. Ein. Kann ich irgendwas erkennen? Also das Husten auf jeden Fall ist muss anschließend. Ja, weil es ein sehr rauchiges Bier ist. Keine Ahnung. Entschuldigung, es raucht wieder so ein bisschen. Sorry. Das ist ein russisches Bier. Es steht da irgendwie drauf, noch was sonst noch interessant wäre. Es ist noch haltbar. Finde ich gut. Ecopivo. Ecopivo. Wo kommt das eigentlich her? Es ist eine grüne Flasche. Also keine Standardflasche, sondern eine russische grüne Flasche mit einem Elch oben. Ja, ist auch ein Elchbier, heißt auch Elchbier. Ach, das heißt Elchbier. Ja. Pivo sehe ich da. Und Eco-Pivo, ein Öko-Bier? Ich weiß nicht, was Eco heißt. Es wird nicht ökonomisches sein oder ökumenisches. Also ökumenisches Bier. Zu Weihnachten. Kurz vor Weihnachten ist gut. Kurz vor Weihnachten ist gut. Wir sind 4,5% Volume. Aber wir sind ja... Importeur, Krömerer Straße in Neudrossenfeld. Schöne Grüße in diesem Sinne nach Neudrossenfeld. Ja, www.siberiagroup.de. Es ist ein Elch auf dem Cover. Es ist ein Öko-Bier. Es sind 0,5 Liter. 4,5 Volumenprozent. Da ist eine Taube. Das ist vor allem, da steht da drauf, gebraut nach dem Originalrezept. Aber was für ein Originalrezept steht nicht drauf? Der Elche. Der Elche. Der Elch. Ein Elchbier. Na gut. So viel zum Etikett. Das ist ein grünes Etikett mit goldener Umrandung. Ja. Hm. Kostet 99 Cent beim Gastronom. Prost. Interessant. Schmeckt kurz nach Bier und dann auch nicht. Ja. Schmeckt also erst nach Bier und dann nach Wasser. Ja. Ich möchte ja das Originalrezept für den Elch nochmal sehen, ob das wirklich richtig gebraut wurde. Bei den Temperaturen von 6 Grad plus bis 20 Grad plus aufbewahren. Das ist nicht richtig. Nicht kalt trinken scheinbar. Wahrscheinlich haben wir es gerade zu kalt. Vielleicht sollen wir es ein bisschen stehen lassen. Bei manchen Bieren ist es tatsächlich so, man muss sie ein bisschen stehen lassen. Und dann schmecken die nochmal umso besser. Ja. Ist wohl so bei englischen Bieren. Man muss die auch warm trinken. Ja. Die schmecken kalt. Also ich finde es jetzt nicht eklig, aber das schmeckt irgendwie noch. Nicht viel. Nö, es stört nicht, aber es stört auch keine Aussage jetzt so. Es stört nicht, genau. Es stört nicht. Das ist, es ja, ist halt da, ne? Ich glaube nicht, dass es Kopfschmerzen verursacht. Weiß man nicht. Stille Wasser sind tief. Ja, und insofern können wir wieder... Ich finde, wir sollten vielleicht am nächsten Mal eine Flasche für beide und eine Flasche teilen, weil ich finde, so einen halben Liter dann auf gut Glück ist schon. Hast du den Kopfhörer kaputt gemacht oder was ist passiert? Ja, ich habe eben meine Tasche umgeschmissen und meine Kopfhörer lagen günstig oben drauf, sodass sie zersplittert sind. Oh, schade. Ja, aber sie ich hätte ein schönes Weihnachtsgeschenk gestern für dich, aber. Du vergisst ja meine Geschenke dauernd. Das war die größte Enttäuschung am heutigen Tage, dass ich morgen gar nichts kriege. Doch, krieg schon was. Ich krieg schon was. Von deinen Geschwistern bekommst du uns. Ja. Von irgendwem. Irgendwer wird doch an dich denken, meine Güte. Irgendjemand wird schon an dich denken. So, ich nehme mir einfach wahrscheinlich hier das Hello, my name is Pink Explosion. Nee, das war eigentlich für den Nichten gedacht. Das darf ich noch nicht mal haben. Tatjana war dieses Jahr wieder in Aachen. Ja. Bei Lind. Oh, Lind Out. Oder das hier aufmachen. Wollen wir nicht noch zur Not irgendwen beschenken? Wir könnten Ruth beschenken mit Schokolade. Ja, Begeisterungsstürme. Wir könnten vielleicht irgendwen, vielleicht könnten wir Christina beschenken mit Schokolade. Schokolade. Ja, auf jeden Fall war ich in Aachen. Und im Lind Outlet, so weit waren wir schon. Im Lind Werksverkauf heißt das nicht Outlet. Und, ich nenne es aber Outlet. Habe mich nicht zusammenreißen können, doch ein bisschen weniger zu kaufen als gewöhnlich. Und also von den Euronen hast du nur die Hälfte vom letzten Jahr. Ja, oder? ja. Und ja. Man merkt es irgendwie gar nicht. Nee. Ja, nee. Mein kleiner Sidekick hier. Ja, nee. Dabei haben wir schon eigentlich total viel verschenkt. Also ich habe jetzt eigentlich schon mehr verschenkt, als ich eigentlich vorhatte, aber nichtsdestotrotz ist noch total viel übrig. Haben wir selber mehr Schokolade gegessen letztes Jahr, oder wie? Nee, auch nicht. Nee, mehr verschenkt? Da waren ja noch die Leute, wo wir nicht hinfahren dabei, ne? Ne, waren sie auch nicht. Nee, waren sie auch nicht. Nee, da waren wir denn nicht. Man weiß es nicht, wo die Schokolade hin ist. Wir haben deine Schwester habe ich jetzt eine ganze Tüte mitgegeben, quasi. Haben wir noch Saft? Oder müssen wir gleich... Möchtest du was zu trinken haben? Hat denn unser Aufnahmegerät noch Saft? Das möchte ich nicht zu trinken haben, nein. Nicht zu trinken. Also wir haben jetzt hier noch Cookies and Cream, Lind und Sprüngli. Ein Hello, my name is... Ist diese komische britische, ne? Schokolade. Britische, ne? Oder wir können es... Wir können Adelheid das schenken. Wir können es Adelheid schenken? Ja. Und wem schenken wir das Herzchen? Weiß ich nicht. Oder war eins von beiden. Oder das Herzchen an Adelheid. Man weiß es auch nicht. Da ist ja Alkohol drin. Champagner. Champagner und Sprüngli. Haltbar bis 1.2015. Jei, jei, jei, jei, jei. Kein Wunder, dass du weniger bezahlen musstest als letztes Jahr. Ja, muss auch schnell weg. Ja, muss alles schnell weg. Auch hier Pink Explosion vielleicht auch. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Deswegen Outlet 2 2015. Das ist dann das, was Outlet ist. Das muss weg. Ja, deswegen so günstig. Mal gucken, was Hello My Name ist und sagt. 1.2015. Ja, also ist es wirklich günstig, im Dezember dahin zu fahren und nicht im Juli, um für Weihnachten einzukaufen. Nee, sollte man wirklich nicht machen. Die Schrolle hält sich wirklich nicht lange. Ja, wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Ja, heute kam von Bücher.de mein Buch an für meinen Bruder und es war total zerschreddert. Das habe ich noch nie erlebt. Nee. Die Verpackung war zerschreddert und das Buch war eigentlich auch kaputt. Einband ist kaputt, Buch ist schief. Super. Also verschenken kann man das jetzt nicht. Nee, zurückschicken kann man es wahrscheinlich, aber was die dann mit diesem Buch haben wollen. Ich frage mich, wie konnte diese, was ist das Schicksal dieses Buches gewesen? Ja, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass irgendwie so von Anbieter, dass der Art zur Post gegangen ist. Also es wurde die Vermutung in diesem Haus geäußert, dass jemand zu neugierig war und wissen wollte, was, ob da jetzt Geld drin wäre. Und jetzt vor lauter Wut, dass da nur ein Buch drin war, völlig ausgerastet. Das Ding zerschmettert. Hat Mutter das spekuliert oder was? Ja, da war wohl jemand so neugierig. Also das finde ich auch ja. ein bisschen ja. Ja, wahrscheinlich. Vermutung ist nah. So, und heute besorgen wir uns sowieso, weil wir gleich noch woanders hingehen, um weiter Bier zu trinken. Das Bier schmeckt irgendwie nicht besser. Ach, heute ist der vorletzte Tag von Hanukka übrigens. Juhu! Dem großen Biertrinkfest der Juden. Ja. Ja, also dieses Bier, man hat Probleme, das zu Ende zu trinken, glaube ich, oder? Es hat so merkwürdigen, also wenn man so runterschluckt, dann geht's. Also man darf es nicht zu lange... Sagte die Jungfrau zum Matrosen. Man darf es nicht zu lange im Mund verhalten. Ja, ist ja gut. Er schmeckt nach gar nichts und ich habe die Angst, wenn es wärmer wird. Je wärmer es wird, es wird. Und es schmeckt nach gar nichts. Es ist aber auch kein Saufbier. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Mal russisches Bier getrunken, das uns geschmeckt hat. Hätte. Schachtor haben wir noch, glaube ich. Ne? Haben wir denn noch eine Flasche? Nein. Haben wir da nicht einen Bierkast zu gemacht? Haben wir nicht im Sommer einen Schachtor-Bier? Ich meine ja, aber es war auch nicht gut. Nee, so richtig geil war es nicht. Aber das hier ist schon so, so stelle ich mir russisches Bier vor. Schmeckt noch nichts. Ich meine, es gibt ja auch besser. Ich weiß nicht, ich war ja vor ewigen Zeiten mal in dieser Heineken-Brauerei in Nizhny Novgorod. Die haben ja da so eine Brauerei. Wir haben so eine Heineken hat in Russland eine Brauerei. Ja. Ja, und wir haben da so eine Tour gemacht, so eine Brauerei-Besichtigung. Und da gab es zum Schluss Bierverkostung. Und total super, es war um 12 Uhr mittags, wir haben kein Frühstück gehabt vorher und durften dann auf leeren Magen, hatten wir irgendwie, ich sag, 20 verschiedene Biersorten. Wir bekamen zwar nicht viel immer eingeschüttet, vielleicht irgendwie 0,02 oder so, oder nee, Quatsch. Ich glaube, es war nur 0,2 oder 0,3. Lass es 0,3 sein. Auf jeden Fall waren wir sehr hackenstramm. Also wir fingen an mit einem sehr leichten Bier und zum Schluss war da so ein Starkbier. Und das war ein sehr lustiger Mittag. Wir hatten Spaß. Das war gut. War echt nicht schlecht. Zu essen gab es nichts. Ja. Nein. Weißt du, was ich schlimm finde? Wir waren in Prag und da haben wir keinen Biercast gemacht. Wir waren auch nicht lange da. Doch, wir waren ein ganzes Wochenende da. Ja, da hatten wir keine Zeit für einen Biercast. Brewed in Russia. Es ist in Russland gebraut. Hilft ihm nicht die Bohne. Aber wo in Russia? Wo in Russia? Ja, ich würde gerne wissen, woher das kommt. Russia, wie der Russe sagt. Das ist wirklich Öko-Bier, tatsächlich. Das könnte sehr viel erklären. Ökobier schmeckt auch immer so. Ja. Russisches stimmt. Ökobier schmeckt noch mehr. Nach einem Elchrezept. Ich will jetzt aber wissen, wo es herkommt. Das ist mit einem Zertifikat, ökologischen Zertifikat. Ingredient. Restaurant. Doko. Dancing. Mine. Naturali. Ist auf jeden Fall in der Nähe von Moskau Naturali. Irgendwie aus dem. Ist es irgendwie. In der Nähe von Moskau, da wo Gorbatschow lebt. Ja, es könnte im Umkreis von irgendwie 2000 Kilometern sein. Ist ja alles in der Nähe von Moskau. Das ist auch interessant. Eine sehr interessante Anekdote ist, dass Tatjanas Schwester mit Engagement der Meinung ist, dass meine Gorbatschow. Schwester ist meine Mutter. Habe ich Schwester gesagt? Ja. Nein, ihre Mutter mit Engagement dabei ist zu behaupten, Gorbatschow wohnt in München. Und ich möchte ganz an dieser Stelle jemanden bitten, der das vielleicht hört, ob der das bestätigen oder verneinen kann. Weil wir wir konnten nirgendwo finden, dass es. Also dass Gorbatschow in München wohnt. Genau. Wir wissen auch nicht warum. Ja. Was welchen Grund. Und wenn das sowieso nicht der Fall sein sollte, weil bei Wikipedia und sonst wo steht, er wohnt bei seiner Tochter in der Nähe von Moskau. Würden wir gerne wissen, was es wohl einem Russen bringen könnte, dass Gorbatschow in München wohnt. Ich möchte gerne, genau, bitte meldet euch, falls ihr Gorbatschow in der Nähe von München unter unseren Zuhörern. Oder ob er Hinweise gesehen hat. Gibt es anerkannte Theorien? Oder gibt es irgendwelche Hinweise darüber, dass er da wohnt? Hat ihn jemand gesehen? Hat jemand schon mal fotografiert da oder so? Gibt es anerkannte Theorien darüber, was es für ein Selbstbewusstsein bedeutet, dass eine prominente Person in einem bestimmten Ort außerhalb ihres Heimatlandes unbedingt wohnt. Vielleicht wertet das. Weil wir haben ja schon mit dem Mann deiner Mutter gesprochen, also ich, und habe ihm erklärt, wo der wohnt. Und 4 Wochen später wohnte er trotzdem wieder in München. Jetzt zieht ihn wieder dahin. Es zieht ihn immer wieder dahin. Ja. Ist auch schön dort. Ist ja, auch schön. Ist schön, ja. Der Winter ist mit dem Russischen ja kaum zu vergleichen. Mhm. Hey, München hat alle 3 Jahre Schnee zu Weihnachten. Ja. Haben sie irgendwie gestern in den Nachrichten gesagt. Ja. Ja. So. Ja, wir hoffen, also ich habe hoffentlich, hast du da? Nein, ich habe noch nicht, Was auch noch nicht? Nee, ich habe immer noch diese Flasche nicht leer. Wir müssen wirklich uns darauf einigen, dass wir uns die Flasche teilen. Das Blöde, das relativ Blöde ist, die haben ja wirklich keine 0,3 Flaschen da, die Russen. Die trinken immer alles aus 0,5 Flaschen. Ja, weil es ist ja wie Wasser. Trinkt man dazu Wodka dazu, das ist ja kein alkoholisches Getränk für die. Also. Man trinkt das Bier ja. Das würde die Sache einfacher machen, wenn man so ein Bier schneller trinken könnte, weil. Aber schmeckt, also, sind die Russen denn jetzt so öko drauf, dass sie auch beim Bier sagen. Voll! Ich hätte jetzt aber gerne einen am Rande einer Elchwiese. Von Elchen gebraut. Gereifter Malz. Oh Gott, helles Bier, Rosine Berek. Ich weiß auch nicht, was dieses Zeichen. Was soll denn jetzt diese Taube in der Hand? Ich glaube, das ist das Zeichen für Öko in Russland. Taube in der Hand. Ja. Lieber Taube in der Hand als Spatze unterm Arsch. Altes russisches Sprichwort. Das ist so lustig. Spatze unterm Arsch. Mir ist tatsächlich letztens ein russisches Sprichwort eingefallen. Ja, wir hören gebannt. Ich kann das nicht mehr. Das, was du letztens gehört hast. Das sind die besten Podcasts. Wir hatten letztens eins. Ich bin noch nicht so weit. Lass mich noch mal kurz ausreden. Ach doch. Trinken in kleinen Mengen ist uneingeschränkt gesund. Das war eins. Und das zweite war, wenn man Kopfschmerzen hatte, wenn ich Kopfschmerzen hatte, hat meine Mutter immer gesagt, Kopf ist nicht der Arsch, du musst darauf nicht sitzen. Ja, falls auch Sie keine Ahnung haben, was diese Sprichworte genau heißen sollen, dann schicken Sie uns einen Fax und erläutern Sie uns das. Mein kaputtes Mikrofon macht hier immer Ratter. So, und ich bin jetzt beim zweiten Bier und du noch nicht? Nein. Wie lange brauchst du noch? Ich genieße meinen. Ja, genau. Ich kann es nicht so kippen. Sonst kippe ich immer Bier, aber das kann ich nie so kippen. Das ist kein Kippbier. Das ist nicht mein Kippbier. Kippbier. So. Derweil kann ich ja schon mal das zweite Bier beschreiben, so sehr ich es verstehe. Schmeckt er scheiße. Aber das geht jetzt auch leichter, weil Baltika deutsche Etiketten hat. Ist das nicht schön? Ich glaube, die werden auch hier. Baltika, eigentlich, ich dachte, das geht irgendwie im Norden gebraut. Also Baltika 9 haben wir jetzt. Baltika wird immer mit Zahlen versehen. Osnobana, wie man das jetzt genau heißt, 1990, ist glaube ich 1990 wirklich auch. Osnobana. Gegründet 1990. Zum Gedenken an die DDR haben sie gleich das Bier erfunden. Nein, UdSSR. Dieser ist 91, glaube ich, eingestampft worden, oder? Weiß nicht, 90? Baltika 9 haben wir. Brewed in Russia. Ein Mischmasch aus Russisch, Deutsch und Englisch auf den Etiketten. 8,0% Volumen. Nee, Moment. Ist das so ein Lagerbier. Das haut also gleich schön rein. Auf der Rückseite. Oben steht noch was ganz klein. Da steht es auf Russisch. Ganz mini auf Russisch. Da ich aber Englisch schneller lesen kann, Deutsch schneller lesen kann, steht hier helles Bier, Baltika Starkbier Nummer 9. Pasteurisiert. Kann also mit Milch mithalten. Zutaten: Wasser, helles Gerstenmalz, Braugerste, Hopfenextrakt, Baltika Breweries. Hier steht, wo es machen, in St. Petersburg. Importiert von Baltika Deutschland. St. Petersburg, ein gebildetes Bier. Ja, eins, das Deutsch sprechen kann. Importiert von Baltika Deutschland GmbH. Glockengießerwald 26 in 295. Hamburg-Baltika.ru, dies ist eine Mehrweg-Pfandflasche, obwohl es eigentlich auch keine deutsche Standardflasche ist. Könnte ich vielleicht kurz Pause machen, dann könnte ich mir was zu essen holen. Ja, du dir mal kurz was zu essen. Und zu essen gibt es jetzt Zorini ohne Soße. Das schmeckt natürlich eigentlich überhaupt nicht. Also kleine Lachsstäbchen, die Russen fressen wie andere Snickers. Die sind nicht so gut. Die sind nicht so gut. Hast du nicht unterschiedliche Packungen gekauft? Mhm. Ja. Und die sind jetzt nicht so gut. Das heißt, die darf ich jemand seine essen mit irgendeiner Soße. Nö. Nö. Machst du schön alleine. Mhm. Gut, dann kann ich jetzt mein leckeres Baltika öffnen. Möchtest du auch schon eins öffnen? Warte mal, erstmal was werden. Du isst erstmal zu Ende. Nee, du mal weiter. Ja, wir müssen ja anstoßen hier. Das schmeckt ein bisschen wie Brot. Zorini schmecken wie Brot. Mhm. Das ist nicht so gut. Mhm. Trocken oder was? Mhm. So. Das riecht schon ordentlich nach Starkbier. Ui. Ja. Ja. Das Starkbier. Oh Gott. Soll ich da 8%? Es ist ja wie Wein fast. Ja, fast. Halb Liter. Und du trägst mich dahin. Du wolltest es einkaufen. Ich habe Teller gehört, wir können auch die anderen nehmen. Nein? Ich will sogar gleich mal die anderen zubringen. Ist eh heute alles auf. Boah. So, also es schmeckt halt nach Schnaps. Bitter, herb. Ist es nicht zum Schütteln. Es ist kein Jever. Aber es hat auch keinen besonderen Geschmack. Es ist halt ein herbes Bier. Bei ihrem zweiten Zorini, in ihrem Zorini-Test. Ja, wir machen parallel zwei Dinge. Das war nicht gut. Wie sollen sie denn schmecken bei dir? Frisch, gut. Zart, auf der Zunge zu gehen. Okay. Wie Käse oder was? Ja. Ja, nein. Haben wir unsere Weihnachtsgeschichten jetzt alle schon an den Mann gebracht? Haben wir mehr? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch gesagt, wir sollten keinen Podcast machen, wenn wir keine Themen haben. Jetzt haben wir kein Themen. Wir haben leider nie Themen. Wir haben immer Themen. Wir haben immer Themen. Also wir haben Schokolade gekauft. Die Schokoladegeschichte haben wir jetzt durch. Die war nicht so geil. Wieso war das nicht so geil? Es war super. Ich habe den ganzen Tag in Aachen verbracht. Ja. Du Horst. Ich Horst. Muss, ist das jetzt hier auch was, was schnell weg muss? Nein, das ist für Muttern. Was? Das ist für Muttern. Das heißt, es ist egal, wie schnell das weg muss, es wird eh schnell weg. Ja. Verkonsumiert. Hier steht aber gar nicht drauf, wie lange es haltbar ist. Doch. Hier öffnen steht da. Kühllager zwischen 14 und 18 Grad. 2015, ja. Ja, muss weg. Da freuen sich die Leute. Meinst du, da guckt jemand drauf? Weiß ich nicht. Deine Mutter würde drauf gucken. Wieso? Weiß ich nicht. Quatsch. Was ist denn für die Kinder? Ist das hier? Wir haben hier Hello, My Name ist. Crunchy Nougat, ist das für mich? Ja. Juhu! Hat Schnitzel. Wie teuer war das? Weißt du das noch? Die ganze Tüte hat 4 Euro gekostet. Ah, und das war alles war schon 2,20. Eigentlich kostet das allein schon 2,20. Ja. Jetzt habe ich einen. My name is Crunchy Nougat. Nice to sweet you. Wie gehören die? Die Plättchen? Vattern. Vattern. Plättchen für Vattern? Weil er macht ja eigentlich gerne herbe Schokolade, ne? Er ist das nicht herb? Nein. Zart schmelzend, das geht aber auch. Alpenvolle Milch geht auch. So, und Hello, my name is Pink Explosion für die Kinder. Mhm. Weil hier Himbeer drin ist. Was pink ist. Ja, mit Knistereffekt, das knistert auf der Zunge. Ja. Haben wir noch was anderes für die Kinder, außer die 2 Riegel? Nein, die kriegen nur 2 Riegel Schokolade. Sehr gut. Man soll Kinder auch nicht daran gewöhnen, dass sie dauernd irgendwas kriegen. Aber wir haben auch noch, das könnten sie ja vielleicht kriegen. Schenken wir denen was? Man weiß es nicht. Ob die das schön finden. Also hier ist noch das Buch, was wir dann heute ein zweites Mal gekauft haben für meinen Bruder. Und zwar in Un. Zerknauscht. Hier ist, glaube ich, noch ein Buch, das schenke ich wahrscheinlich meinem Vater. Und zwar Emily Nussbaum, Kosmetik des Bösen. Ja, hier haben wir Tillmandel, was ich nicht so toll fand. So, zum Leben ist das schön, aber ich würde da ungern zum Besuch hinfahren. Aber hast du gar nicht gelesen? Ich habe das Teil in Teilen gelesen, fand es so schlecht, dass ich es nicht weiterlesen wollte und sehr viel überschlagen habe, um zu wissen, ob die Geschichten hinterher besser werden, und sie werden einfach nicht besser. Deswegen bekommt es heute? Jetzt kriegt das. Nicht so vom Schokolade. Lisa kriegt die Bücher dort und Schokolade, glaube ich, auch. Schokolade? Schokolade. Schokolade auch. Die habe ich für beide. Ja. Und wir haben hier, also das ist noch ein Und Buch. Ihr Baby kommt auch was. Ihr Baby? Lisas Baby? Ja. Was kriegt das Lisa Baby? Buch. Auch ein Buch. Achso, wenn ich's finde, ja. Ich weiß, wo das ist. Ich hab's zumindest. Du hast es gesehen? Sehr gut. Irgendwo hab ich's gesehen. Okay, das hier ist ein Spiel, was ich schon in einem Unboxing-Video besprochen habe, und zwar Leben im Kreis Steinfurt. Weil ich dachte, toll, ein Spiel aus diesem Kreis. Hier steht nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Es ist auch für Kinder über 3 Jahre irgendwie inhaltlich kaum geeignet. Für das Spiel schmeckt ein bisschen metallisch. Metallisch. It has a lightly metal aftertaste. Yes. Yes, sir. 2 bis 4 Spieler, 2500 Euro. Ab wann können denn Kinder Spiele spielen, wo man ihnen sagt, du hast jetzt 2500 Euro zur Verfügung? Ich glaube, gar keinem Alter. Gar keinem Alter. Aber das Spiel ist nicht für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Guck mal hier, was ist das denn hier für ein Arsch? Was ist denn das? Ja, deswegen wahrscheinlich nicht für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Das ist schön, das habe ich nicht gesehen. Hier ist eine Werbung mit einem nackten Pöter, der in die Kamera gestreckt wird. Das finde ich gut. Ich liebe dieses Wort Pöter. Das ist so. Das ist von Kalkofe, oder? Das ist wohl auch von anderen Leuten. Ja, aber der benutzt das, glaube ich, auch mal wissen. Von allen Menschen auf dieser Welt. Nein, das bist du eigentlich. Da ist noch Geld. Also ein langweiliges Spiel. Ein langweiliges Spiel gemacht für meinen Bruder eigentlich. Welchen Bruder? Das kann ich hier im Podcast jetzt so gar nicht ausführen. Ereigniskarten. Ich weiß, es sind auch genau 4 Spielfiguren drin und ein Würfel. Was bekomme ich denn zu Weihnachten? Eins verliert, dann ist das Spiel nicht mehr spielbar, außer man hat Ersatzfiguren. Hier sind aber keine Ersatzfiguren drin. Dann kann man welche aus einem anderen Spiel klauen, das gibt es doch überall. Ja, aber dann sieht es nicht mehr einheitlich aus. Klar. Ja, ich weiß nicht, also man hat hier so eine Karte mit Straßen und Sehenswürdigkeiten und kann halt von Punkt zu Punkt hier irgendwo hinkommen. Und da kann man halt Ereigniskarten ziehen oder so. Was bekomme ich eigentlich zu Weihnachten von dir? Ja, das fragst du jedes Jahr Weihnachten und wie jedes Jahr Weihnachten werde ich darauf überhaupt nicht antworten. Aber ich frage doch jedes Jahr, deswegen muss ich die Tradition beibehalten. Ja, aber doch nicht im Podcast. Was soll das bringen? Du willst doch im Podcast keine Antwort geben. Das ist unser fünftes Weihnachten. Ja. Und? Meins. Ja, deins. Wir waren ja gerade auch beim Spiel. Ich wollte wissen, ob es irgendein Alter gibt, in dem das interessant sein könnte. Wahrscheinlich 12, 13. Aber selbst dafür ist das Spiel eigentlich zu langweilig. Ohne es gespielt zu haben. Die schmecken besser, wenn man so mehr nicht mal isst. Willst du auch keins? Nein, danke. Ich weiß auch nicht, woher diese Idee kommt, hier ein Spiel über den Kreis zu machen. Es gibt auch ein Sachkundespiel. Und Sachkunde habe ich schon gehasst. Das ist nicht was für Christine, diese Sachkundelehrerin. Für Cornelia. Christine. Haben wir schon was für Cornelia? Ja. Wir können es Ruth schenken. Ja. Für ein Heimatspiel. Warum soll man ja Ruth überhaupt irgendwas schenken? Das weiß ich nicht. Okay. Der bestimmt auch was für uns. Ja, natürlich. Verachtung. Missgunst. Hass. Weil mit Hass würde ich nicht so weit gehen. Das glaube ich nicht. Das ist nicht mein Lieblingsbier, wo ich gerade wieder einen Schluck trinke. Nee, das schmeckt nicht. Es wird fieser, je öfter man davon trinkt. Ja. Es ist nicht so wie... Aber das andere schmeckt besser dann. Das Elch-Öko-Bier schmeckt besser als das Baltika. Ja. Nein. Wenn du das von Baltika. Nein. Wenn du das trinkst, schmeckt alles, was du dann isst, anschließend total gut. Weil das so fies ist. Ein kleiner Trick für Leute, die öfters bei ihrer Schwiegermutter essen müssen. Einfach ja. Baltika Nummer 9 mitnehmen. Weil wirklich, danach schmeckt wirklich alles gut. Warum bringen wir eigentlich... Boah, das ist echt fies. Nie Bier mit zu deiner Mutter, weil wir unsere Wodka saufen. Wir Wodka immer nur saufen. Warum hast du heute nochmal Wodka nachgelegt? Einfach so. Ich dachte, es kann nicht schaden, Wodka-Vorräte zu haben. Ich hamstere Wodka. Es ist jetzt raus. Es ist raus. Ich habe ein Problem. Ich hamstere. Nehmen wir heute Abend Wodka mit? Nein. Nein. Wenn Blicke töten konnten, dann wäre ich jetzt schon wieder angeschlagen. Nein, überhaupt nicht. Nee, ich glaube nicht, dass die Wodka trinken werden. Nee, die trinken auch keinen Wodka. Als Mutter trinkt man auch sowieso eher selten Wodka. Als Vater sollte man vielleicht auch davon die Finger weglassen. Werdender Vater auch nicht. Wieso werdender? Bin ich schon wieder Eltern? Nein, aber Jens ist, glaube ich, generell immer in Entwicklungsstufen. Aber der trinkt sonst auch nie Wodka. Nee, der trinkt härteres Zeug. Nein. Nee. Auch so 40-prozentige. Nee, was trinkt der Whisky. Denn? Whisky. Ach, das ist so fieses Zeugs. Fieses Zeugs. Wie spät haben wir es eigentlich? 6. 6. Ich könnte auch auf mein Handy gucken. Das überhaupt keinen Saft mehr hat. Doch, hat. Es ist 6:15. Wir haben uns, glaube ich, für 19 Uhr oder so verabredet. Wer kommt denn heute alles? Vielleicht, ja, wir und die beiden. Und kommt denn Lars Klarinette. Auch? War Lars schon mal da? Ja, das ist immer. Gucken? Ich weiß, er war immer da? Lars war immer da. Ich glaube, vielleicht müssen wir mal anrufen und fragen. Vielleicht müssen wir was für Lars mitnehmen. Aber der hat auch nie was gemacht. Oh, wir haben Lars immer was zum Weihnachten geschenkt, ne? Sollen wir denn die Schokolade mitnehmen? Dann können wir. Warum haben wir denn Lars eigentlich was zu Weihnachten geschenkt? Was soll denn der Scheiß? Weil er immer da ist. Ah, nein, damals, als wir. Aber wir waren in Berlin. Wir waren dankbar wegen Berlin. Stimmt, wir waren in Berlin. Sind wir immer noch dankbar? Ja, du rauschst hier, ne? Du störst. Ja. Jetzt nach Saarbrücken fahren wir jetzt nicht so häufig. Ja, sollen wir jetzt das mit dem Danksagen gerade sein lassen? Machen wir aber auch nicht. Wir bringen einfach Schokolade mit, da kann er was davon essen. Vielleicht kommt auch seine Schwester und ihr Mann mit. Man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Und der ist gerade in Dresden protestiert. Ja. Ja, du störst. Die habe ich noch gar nicht drauf. Geh aus, Handy. Da. Da hat es wieder gebrummt. Ja. Jetzt müssen wir das Bier austrinken. Vielleicht machen wir eigentlich noch einen Weihnachtscast. Vielleicht machen wir eine Weihnachtscast-Folge jeden Morgen. Man weiß es nicht. Ist das die Weihnachtscast-Folge für den 24.? Nein. Am 24. hat noch keiner Bock, so richtig was anderes zu machen. Aber erster Weihnachtstag morgens kann schon mal sein, dass man da irgendwie mal sagt, von wegen, was ist im Internet? Der Rest ist auch gerade so langweilig. Wieso sind sie langweilig? Normalerweise sind Weihnachtsfeiertage da doch irgendwie, haben manche leichten Durchhänger. Manchmal hat man an Weihnachtsfeiertagen, an den drei Tagen, leichte Durchhänger. Mein Problem ist, ich habe schon seit einer Woche Urlaub und fühle mich so ein bisschen... In einem anhaltenden Durchhänger. Ja, das ist so ein Vakuum gerade. Du liest gerade auch nicht, oder? Doch. Doch. Hast du einen Kuckuck, hast du durch? Habe ich durch und habe jetzt Pflanzen angefangen zu lesen. Oh. Es wird nicht besser. Nee, das wird echt nicht besser. Wir hätten eine Flasche, obwohl es geht. Wir hätten eine Flasche kaufen sollen. Ja, da gibt man hier so ein Sorimi. Vielleicht hilft mir der über irgendwas drüber. Schmeckt ein bisschen metallisch. Vielleicht metallisch anfangen. Nein, das Bier. Sind das die schlechten oder die guten? Das sind, ich finde die geil, ich finde, die schmecken echt wie Brot. Und schmecken wie Brot. Fisch, der wie Brot schmeckt. Das neue Buch. Ja! Sich über mein Handy anrufen und aufregen und dann mal eben so. Das kannst du so rausflutschen. Gib mal her. Nur weil du mit solchen glitschigen Stängeln Erfahrung hast. Und mit kleinen Verpackungen drumherum. Ja. Muss einfach drücken und dann flutscht das raus. Ja, ist ja gut. Da flutscht ganz was anderes raus. Du machst mit deinem Kopf voll auf gleich viel Krach. Ja. Man kann nicht alles ran. Das schmeckt total fütterlich. Das schmeckt nicht. Ist das noch gut? Ja, das ist noch gut, aber die schmecken halt total komisch. Ich glaube, die besten Surimis, die ich hatte, waren aus Holland. Die schmecken überhaupt nicht. Wolltest du die weiter essen? Ja, ich esse die weiter. Die sind krümelig. Ja, die sind total krümelig. Die besten Surimis waren echt in Holland. Die mag ich gar nicht. Ne, die sind auch nicht gut. Das ist mir Brot. Die Surimi ist aus dem normalen Spiel gemacht, zu vergessen, ich meine, kein Scheiße. Aber besser als die da. Ne. Es gibt auch im normalen Supermarkt Surimi, und zwar in irgendwelchen... Ist total teuer. ...durchsichtigen hellblauen Verpackungen mit Soße dabei, und dann kosten die 3 Euro. Ja. Und diese Surimi, die Tatjana gerade gekauft haben, das sind 10 Stück, also von der Anzahl her, glaube ich, genauso viele. 80 Cent. Und kosten 90 Cent oder sowas. Aber die besten sind echt in Holland. Aber bei den Russen hier hatten wir da auch schon mal relativ gute Surimi. Ja, aber ich habe später... Also diese 20er-Packung, die du hattest, war doch schon mal... Die waren besser. Ja, aber die waren einfach mal, weil die Lieferung total, total scheiße geschmeckt. Auch die 20er-Packung? Mhm. Na ja. Ja. Dies Jahr war nicht so weihnachtlich, oder? Wieso nicht so? Es ist auch noch gar nicht angefangen. Moment. Ja, aber vor Weihnachtszeit. Wir waren nicht zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war relativ häufig auf dem Weihnachtsmarkt, für meine Verhältnisse, aber mit dir kein einziges Mal. Das stimmt nicht. Wieso waren wir denn auch gemeinsam? Wir waren in Tecklenburg auf dem Weihnachtsmarkt. Oh ja, weil es auch geregnet hat. Ja. Wir hatten einen leckeren Fisch im Regen. Im Regen. Aber dieses Regenhafte hat mich auch sehr abgeschreckt. Also ich meine, generell, die Leute sind natürlich zu Hause geblieben eher. Heute Deutsch, ich gut. Die Leute sind, glaube ich, wegen des Regens eher zu Hause geblieben. Und wir waren zumindest in Tecklenburg einmal drüber gegangen, haben deswegen allerdings auch Glück gehabt, weil noch ordentlich, aber nicht übermäßig viel los war. Also erst... Wäre es kein Regen, ja trotzdem, die haben ja nicht so oft da Weihnachtsmarkt, und wenn da kein Regen ist, dann brauchst du da gar nicht hin, weil es viel zu voll ist und viel zu starkes Gedränge, Das macht wirklich gar keinen Spaß. Und 10 Minuten da auf irgendein Fastfood zu warten, nee, das macht ja auch keinen Spaß. Nee, ich war dieses Jahr zweimal auf dem Weihnachtsmarkt, habe mich zweimal komplett aus dem Leben geschossen. Mit einmal mit Schnaps? Einmal war ich mit Julia doch ganz zu Anfang. Da war das so richtig warm. Da haben wir so einen Glühwein irgendwie weggekippt. Weggeschossen? Steiners Redewendung ist immer, wir haben uns weggekippt. Das klingt nach Unfallen. Ja, wir haben uns weggekippt. Wir haben gar nichts von dem Marco zu spüren gekriegt. Und beim zweiten Mal waren wir dann tatsächlich da und haben erst Glühwein getrunken. Dann hatten wir peruanische Kartoffeln. Gefüllt mit Was ist eine peruanische Kartoffel? Das ist eigentlich, ich dachte, das wäre mit Meerschweinchen irgendwas, ein Meerschweinchengericht. Aber eine peruanische Kartoffel ist das so, es wird ein Kartoffelbrei, also Kartoffelteig gemacht. Dann wird das Ganze in eine Kartoffelform gepresst und mit Hackfleisch gefüllt. Also mit Hackfleisch und Kartoffelform gepresst und dann wird das Ganze frittiert. Ah ja. Und das ist dann die peruanische Kartoffel. Mit Soße dabei oder? Ja. Knoblauchsoße. Nee, wir hatten so eine peruanische Mäusekartoffelsoße. Pilzsoße. Pilzrahmsoße. War sehr lecker. Ja. Aber die Preise, um da jetzt mal hier drauf, diese Mischung anzusprechen, die Preise am Düsseldorfer Weihnachtsmarkt sind irgendwie, wirken leicht abgesprochen. Weil ich habe das Gefühl, dass, was Essen betrifft, es immer verhältnismäßig an der Größe, also alles, was so in die Hand reinpasst, kostet 4,50 Euro. So handgroß ist. Auch schon mal 5 Euro. Oder ja. Wolltest du gerade darauf zu sprechen kommen, dass es manchmal auch teurer ist? Genau, zwischen 4,50 Euro und 5 Euro, also was in die Hand reinpasst. Und alles, was größer ist, ist dann bis zu 10 Euro zum Teil. Was kostet 10 Euro? Da gab es was, hat 10 Euro gekostet. Echt? Zu essen? Ja. Ich bin davon Essen ein bisschen runter. Ich mag die Stadt einfach nicht. Nein, bin ich generell vom Essen runter, aber vom Essen so zwischendurch irgendwo. Also damals in Düsseldorf ist mir empfohlen worden, dieser eine komische, wo es ein Brötchen irgendwie Schwein im Brötchen gibt. Mit irgendwie. Ja, das habe ich dir empfohlen. Ja, schmeckt überhaupt nicht. Was? Weiß, schmeckte nicht. Dieses Speck-Ding. Ja, Schweinebrötchen. Ja, Schweinebrötchen mit sehr viel Speck drin. Und es schmeckt Kruste. Einfach nur Kruste. Man muss unbedingt die Kruste. Es schmeckt nur nach Fett. Ja. Ja, ja. Ist ja eben die Kruste. Aber es schmeckt wirklich nur nach Fett und es schmeckt nicht besonders. Ja, und was findest du gut? Gar nichts. Nichts. Nein, was ist nichts? Aber, ich finde den Holländer ganz nett. Für fettiges Fastfood-Essen ist das nett. Ja. Überfrittiert und weiß der Geier was. Aber also ich bin auch noch nicht beim zweiten. Also bei dem zweiten, bei dem Holländer, bei dem immer eine riesige Schlange ist. Bei dem war ich noch nie. Da war noch nie. Wir wissen wirklich nicht, ob der wesentlich besser ist als der andere, wobei wir den anderen eigentlich schon ganz gut mögen. Ja, bei dem ist ja immer so eine Riesenschlange. Da kann man ja auch sitzen. Ja, bei dem anderen kann man nie sitzen, aber der ist immer eine Riesenschlange. Das ist immer eine ziemlich große Schlange. So, wir machen jetzt weiter, indem wir weiterhin dieselben Sätze versuchen zu bilden, während der andere redet. Wie gerade? Weihnachtsmarkt. Wir waren beim Weihnachtsmarkt. Ich habe gar keinen Weihnachtsglühwein gehabt. Ich hatte genug Glühwein. Mir war es einfach nicht kalt genug. Ich hatte genug Glühwein für uns beide. Ich habe auch vorher Zangenbowle getrunken. Habe ich auch nicht getrunken. Habe ich auch getrunken. Dann habe ich Schnaps getrunken. Es hat immer geregnet und es war mir viel zu warm. Deswegen dachte ich, nö. Das war dieses Jahr, ist auch nicht so richtig Weihnachten irgendwie gewesen. Vor 2 Jahren hatten wir richtig viel Schnee. Da war das. Die Jahre davor war das. Letztes Jahr war warm, dieses Jahr ist auch warm. Wir waren ja zusammen in Aachen letztes Jahr. Dieses Jahr musstest du ja alleine fahren. Nein, dieses Jahr hatte ich Termine und konnte nicht mit. Ja. Aber in Aachen waren wir und ich weiß ziemlich sicher, es war schön kalt in Aachen. Es hat geregnet in Aachen. Aber es war auch kalt. War das kalt? Das war kalt. Das war garantiert kalt. Da haben wir Glühwein auch getrunken. Ja, aber so geregnet kann es nicht haben, weil wir so draußen. Was ich festgestellt habe in Aachen ist A, zum einen viel günstiger als Düsseldorf, was ich auch nicht gedacht hätte, weil da sind so super viele Touristen, also sehr ganz viele Belgier und ganz viele Holländer, hat die Düsseldorf auch, aber die Preise... Die sind nicht vergleichbar mit Düsseldorf. Die sind ja wirklich provinziell süß. Provinziell süß? Ja, niedrig. Sehr niedrige Preise. Wobei sich sozusagen, also wobei man in Düsseldorf jetzt dieses Weihnachtsmarktgedöns versucht ein bisschen aufzupeppen, indem man halt immer dieses Riesenrad da hat, seit 2 Jahren, glaube ich. Ja. Und mittlerweile so Buden, die sich so wie so eine Stadt so anschauen. Ja, so aber es sind jetzt nicht so viele, aber und die haben jetzt sozusagen auch die Hausnummern in Düsseldorf so, also Düsseldorfer Hausnummern so, Bezeichnungen so, als ob sie da einer Straße zugehörig wären. Also die Dinger kann man jetzt nicht irgendwo anders noch aufstellen mit der Bezeichnung, aber warst du zum ersten Mal dieses Jahr? Ja. Ich meine, vielleicht ist das auch nur ein einziger Anbieter, der halt dann irgendwie so 4-5 Stände... Ja, was ich aber ganz gut fand in Aachen, zum Beispiel, die haben diesen Weihnachtsmarkt nur auf diesem dieser Haupteinkaufsstraße, also die haben das nur auf dieser Hauptstraße, auf diesem Hauptplatz drumherum und sonst hast du von nichts vom Weihnachtsmarkt. Also du kannst wirklich entspannt durch die Stadt gehen, auch in die Einkaufsstraßen und du wirst nicht von diesem Weihnachtsmarkt bedrängt. Was in Düsseldorf nicht der Fall ist. Da haben wir überall einen Weihnachtsmarkt. Egal, wo du hinkommst in der Innenstadt, du hast überall Weihnachtsmarkt. Das ist überall Gedränge, überall voll und überall diese Buden. Weil ich finde, in Düsseldorf ist das Schlimme daran. Du hast ja schon so wenig Platz in der Fußgängerzone da. Und dann stellen die auch noch diese scheiß Buden hin, wo du sowieso nichts mehr mitkriegst und sowieso nichts mehr, du nicht mehr durchkommst. Es ist merkwürdigerweise alles in allem in Düsseldorf sehr schnell merkwürdig eng. Ja. Also mittlerweile auch bei diesem Fischmarkt, der jetzt an den Rheinterrassen, am Ende der Rheinterrassen da so anfängt und dann sich dann so in die Altstadt so übergeht, ist es mittlerweile so, dass wir eigentlich nur noch, es ist ein sich durchwursteln, dass man schnell vorbeikommt. Also man ist entweder links im Gegenverkehr oder rechts in den Verkehr, der da dran vorbeigeht, aber es ist nicht sehr gut die Möglichkeit, einfach stehen zu bleiben und zu gucken. Nee, und man erfährt auch wenig, wenn man stehen bleibt. Und ansonsten müsste man sich einfach bei irgendeiner Fischbraterei-Bude da elendig lange anstellen. Nee, der Fisch ist nicht so geil. Dann. Nee, das ist überhaupt nicht. Das ist irgendwie also so ein Nordsee-Niveau, also wie diesem Schnellimbiss. Kirmes-Niveau. Ja, Kirmes-Niveau, genau. Das kriegst halt teilweise. Also ich mag ja eigentlich diesen komischen diese viereckigen Bratfisch, den mag ich eigentlich am liebsten. Und ich mag diesen von wegen, wo du irgendwie so einen riesigen Fischding da reinkriegst, weniger. Meinst du, ja, aber ich mag schon, also wenn du so ein Fischfilet hast, ne, meinst du das? Ja. Ich mag schon diese Fischfilets schon ganz gerne, also als Backfisch. Ich mag diesen eckigen viel lieber, komischerweise. Von Iglo. Wahrscheinlich kommt das alles von Iglo. Ja. Mag ich komischerweise lieber, also das möchte ich haben, wenn ich da Backfisch stehen habe. Und nicht dieses Mega-Ding, das schmeckt nach weniger. Echt? Das ist aber einfach nur ein normales Filet. Und das wird dann frittiert. Ja, vielleicht ist es mir zu stark. Also die Kruste ist nicht so hart, glaube ich, finde ich, wie bei dem anderen. Aber nee, das stimmt wahrscheinlich nicht. Ja, also ich meine, deswegen würde ich mich jetzt da nicht so anstellen. Bei irgendeiner Bude da bei dem Fischmarkt. Der aber auch mittlerweile etabliert ist. 3-4 Mal machen die es auch. Eigentlich dachte ich, das wäre einmal im Monat. Aber ich weiß gar nicht, die machen das jetzt öfters. Also zumindest, wenn das Wetter es hergibt. Im Sommer machen sie es aber nicht, oder? Im Herbst. Also die haben es jetzt im Sommer, ja, im Sommer, glaube ich, ist das auch... Bei der Hitze hast du keinen Bock auf so einen frittierten Fisch. Wir haben es im Herbst jetzt sehr häufig gemacht. Frühjahr und Herbst, wenn es ein bisschen kühler ist. Meine ich. Ja, ich meine, es ist immer sehr gut besucht, oder? Oder ist es einfach nur sehr viel Gedränge, weil, aber nee, es ist schon sehr gut besucht. Das ist auch nicht so groß. Ja, aber um da willig Gedränge zu haben, brauchst du auch schon wieder 1000 Leute mindestens. Mhm. Ja, die haben ja diese ganz schön, die sind ja auch mal hier voll, also wenn du was essen willst oder so. Hat mich alles nicht so wirklich so mega gereizt. Also ich finde... Wenn du jetzt zum Beispiel in Enschede auf dem Markt bist, habe ich eher Bock, irgendwo so mal stehen zu bleiben, das zu beobachten, was da abgeht. Aber und dann brüllt halt jemand und sowas. Und Düsseldorf ist halt nur, also das brüllen die Leute nur über die Lautsprecher. Und du weißt nicht ganz genau, wo es eigentlich herkommt. Ja, aber in Enschede hat man auch das Gefühl gehabt, wenn man nicht aufpasst, wird man einfach mitfrittiert irgendwo, man sich falsch umdreht. Zack, mitfrittiert, fertig, vorbei. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, aber ist okay. Das wurde ja mal alles rumfrittiert. Die Holländer, die frittieren ja alles. Ja, und die Fische auf dem Fischmarkt in Düsseldorf werden auch frittiert. Ja, aber ich fand es in Enschede war das... Also in Düsseldorf hat man wenigstens ein bisschen Abstand zwischen Fritteuse und Fußgänger. In Enschede war das ja nicht der Fall. Doch. Ach, Mensch. Nun ja, Uns hat es noch nicht auf das Ibbenbühner Ib und Eis Festival gezogen. Nee, dieses Jahr gar nicht. Weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, da sind jetzt auch nur so 0815 irgendwas Buden, die was zu verrissen. Aber ich meine, wir waren auch einmal auf Ib und Eis vor 2 Jahren, war das? Da war es auch viel zu warm für, da wo wir so lange unterwegs waren, wegen Weihnachten, wo wir auch das erste Mal mit Jens und Lisa getroffen haben, irgendwie. Da waren erst auf Ib und Eis, da waren wir in dieser Kneipe, die zugemacht hat. Und dann waren wir bei denen zu Hause. Ich meine, das war vor 2 Jahren, da war es auch viel zu warm für Bier trinken. Die Kneipe hat gar nicht zugemacht, die sind alle gestorben. Ja, die Besitzerin ist gestorben. Ja, ne? Der Besitzer ist dann auch nochmal gestorben. Ach, die ist auch noch gestorben. Die ist auch noch gestorben. Aber die haben immer noch auf, also... Das ist da nahtlos weitergegangen. Da war es noch ganz stimmungsvoll. Zum Saufen war es auf Ib und Eis, fand ich. Aber wir sind jetzt vielleicht einfach auch nicht in den speziellen Kreisen. Es soll, meine Schwester wohnt ja jetzt mit gutem Blick auf Ib und Eis, die in direkter Nachbarschaft, und sagt, eigentlich ist bei gutem Wetter, wenn es nicht regnet, also ist da ordentlich was los. Mich packt es einfach bislang noch nicht. Also es ist nicht ein Nicht-Lokal-Patriotistentum, was mich da abschrecken würde, sondern es zieht einfach wenig hin. Weil ich sowieso nicht aufs Eis gehe, weil ich ja, also abends würde ich da jetzt ungern drauf gehen, jetzt bei den Spielchen auch nicht mitmache und bei den Saufrunden abends auch nicht dabei bin. Und dann bleibt ja nur noch so zwischendurch saufen oder... Fressbudenattacken, und die Fressbuden reizen mich einfach überhaupt nicht. Noch nicht gut. Ich habe da einmal irgendwie so eine Gyros-Schale geholt, die war nur 8,15, aber die war nicht teuer. Nee, also ich finde das. Und nicht teuer Gyros ist auch nichts, was man unbedingt haben möchte. An dieser Stelle mein Appell an alle, die es hören: Bitte Finger weg vom billigen Fleisch. Tut der Menschheit einen Gefallen und lasst die Finger weg von dem billigen Fleisch. Weil dieses billige Fleisch, wo glaubst du, kommt es her? Aus Fleischereien. Aus Fleischereien, aus Massentierhaltung. Und ja, das Ganze ist ökologisch alles sehr bedenklich. Damit wir weiterhin ökologisches russisches Bier trinken können, würde ich euch bitten. Lass die Tiere leben, damit die weiter brauchen. Die russischen Elke weiter viel Zeit haben. Nein, aber ich habe mich letztens mit einem unterhalten und der hat auch irgendwie... Bauer im Freundeskreis, also wirklich, und er sagt selber, okay, ein Bauer kann davon, wenn er Fleisch hat, also wenn er jetzt keine Milchkühe hat oder sowas, dann wenn du so einen Hühnerbetrieb hast oder Geflügel irgendwie sowas, kannst du davon eigentlich nicht leben. Das ist eigentlich unmöglich, ohne dabei, wenn du keinen Massentierbetrieb haben willst. Nö, aber kannst du noch nie. Du musst noch ein bisschen was an dem Bein machen. Musst du, ja. Aber ja, musstest du aber immer. Ja. Meine Verwandtschaft hat das auch nie nur gemacht. Die hatten halt auch ein bisschen Fleisch, also ein bisschen Schweine. Ja, aber so ein Schwein ist ja schon riesig, ne? Da, wenn du so ein Schwein schlachtest, dann habe ich ja mein Leben. Ja. Ja. Ich glaube, einmal hat Mutter quasi auch mal ein ganzes Schwein hier von der Verwandtschaft bekommen. Aber jetzt, das war super. Aber jetzt nicht nur als Schwein, sondern als Wurst, wahrscheinlich als verschiedene Farben. Ja, aber der ganze Frierschrank war voll. Ja, du bist halt ganz echt ein halbes Jahr von Leben locker. Das Blöde ist, man möchte, glaube ich, nicht alles essen, was man da irgendwie so kriegt, aber... Ist genauso wie mit der Putenbrust. Pute ist ja generell schon wieder so... Pute ist sowieso ganz böse. Nee, außer du kaufst halt wirklich eine ganze Pute, so wie deine Mutter heute. Ne? Und so eine ganze Pute, dann kannst du schon die Möglichkeit, hast du die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Öko-Pute ist, die nicht irgendwie gezüchtet wurde, wo die Brust nicht extrem da irgendwie gezüchtet wurde. Schon die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das so ein... Ist die, hast du gesehen heute? Ist die nicht so? Ist die ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, aber also man hat mir gesagt, wenn du halt so eine Öko-Pute hast, ist es, kriegst du keine Brust, also gibt's gar nicht. Kann gar nicht, was machst du mit dem Rest, weil den Rest will keiner haben. Aber wenn du eine ganze kaufst, ist ja schon die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es eine Öko-Pute ist, die dann ganz verkauft. Weil wenn du verkaufst, du kannst ja nicht nur einen Teil davon verkaufen, was machst du mit dem Rest? Es lohnt sich gar nicht für dich. Als Bauer. Muss ich zu jemanden, Gyros verarbeiten. Zu Gyros ja. Und dann verkaufst du das Gyros für 10 Euro, das Brötchen. Ja, heute war ja der Eiermann da und ich hatte ja das lustige Experiment, mit deinem Vater auf der Krim Eier nach Hause bringen. Tatjana durfte heute das selber machen, in weitaus weniger spannend. Also ich bin damals irgendwie so in den größten Einkaufsmarkt auf der Krim, wo noch handverlesen das Fleisch ausgehändigt wird. Bei 40 Grad Hitze auf einem Betonklotz einfach ausgelegt wird. Und es werden dort also auch Eier gereicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie werden die halt in die Hand übergeben. Zumindest hat Tatjanas Vater damals die Eier handverlesen genommen und in eine Apothekertüte getan. Und in dieser Apothekertüte, in den Apothekertütchen befanden sich dann eben so 20 Eier und die hat er mir dann übergeben von wegen, nimmer, schaffst du schon. Und wir gucken jetzt noch sinnlos 20 Minuten lang, was es hier sonst noch gibt. Er wollte also, Cola haben. Er wollte eine Cola haben. Er hat den ungünstigsten Weg zum Kühlschrank gewählt. Währenddessen mir noch irgendwie so die Sehenswürdigkeiten dieses Marktes hat er darauf hingewiesen, während ich die ganze Zeit Schweißperlen und mir von der Stirn geputzt habe, weil eventuell denn dieses Apothekertütchen doch eventuell reißen könnte, wenn ich zu schnelle, holprige Bewegungen machen würde. Und dann waren wir irgendwann, habe ich dann doch geschafft, weil ich aber auch die ganze Zeit dachte, naja, wenn also dieses Tütchen reißt, hat die Familie Muljanov 20 Jahre lang zu erzählen. Weißt du, nur der Trottel aus Deutschland, der die Tüte kaputt gemacht hat. Damit er tötete und nicht mal eine Tüte Eier halten konnte. Und heute kam der Eiermann, der sogenannte Eiermann bei meiner Mutter hier zu Hause. Und das ist seit den 80er Jahren einfach wirklich so. Also hier kommt, ist eigentlich auch, sieht nett aus. Da kommt halt so ein Einkaufs... Aber ich glaube, das war auch so ein Bio. Wagen? Ich meine, da kommt auch so ein Bio. Nein, ja. Da hat eine ganze Pute dabei gehabt und eine halbe Suppenhuhn. Die Preise waren okay. Ja, die Preise sind immer eigentlich ziemlich okay. Ich weiß, aber ich weiß jetzt nicht, warum meine Mutter da einkauft oder nicht einkauft. Was hat denn die Pute gekostet, wenn sie fragt? Sie kauft zum Beispiel immer da Eier ein. Und da weiß ich nicht, da wird sie wahrscheinlich irgendwo anders billiger rankommen. Aber bei Eiern sollte man auch aufpassen, wegen dieser Mandelien und so, ne? Also das ist halt der Eiermann, da kauft man die Eier. Ich habe heute halt gesehen, die hat auch von Löbke eingemachte Sachen. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Was, das ist, Löbke ist der Bauer? Aber der Bauer? Ist auch aus Osnabrück. Nee, der ist in Büren. Und der macht halt so, also Obstbauer halt auch. Obstsachen macht er ein und die kriegst du auch in Düsseldorf. Von der Stimmt, bei Edeka, ne? Ja. Ja, und genau die Sachen hatte er auch im Eierwagen. Für den dreifachen Preis oder was? Die sind nicht so teuer. Hier vor Ort, also was heißt vor Ort? Die Generation meiner Mutter, also da gibt es noch andere Leute, die würden halt selber einkochen und sich das selber machen. Und ich glaube, so die Generation danach oder was weiß ich, 10, 15 Jahre danach, die können das doch gar nicht mehr. Nein. Die haben keinen Einkoffer. Nein, nein, nein. Ich denke mal, wenn du selber so einen Obstbaum hast, dann machst du das auch. Weil das ist echt viel zu viel, um das einfach zu essen. Und das kostet dich nichts. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, ich gehe jetzt mal in den Supermarkt, kaufe mir meine Birnen oder meine Pfirsiche und koche sie mir ein für den Winter. Nee, das macht sich. Nein, aber wer kann denn, können die Leute noch einkochen? Natürlich können die Leute einkochen. Das ist wieder der Trend doch zu diesem ganzen, ich mache mir alles selber Scheiß. Also ich schätze, dass Leute das nicht können. Wieso? Was ist daran so schwer, sich ein paar Birnen einzukochen oder ein paar Pfirsiche? Zeit. Ja. Einen Kocher musst du haben, Gläser musst du haben. Ich glaube, das ist eine kleine Marktlücke. Ich habe so einen schnellen Kochtopf dafür, für sowas. Du hast einen schnellen Kochtopf? Ja. Kannst du mal sehen. Ich meine, wenn du einen Baum hast. Wenn du einen Birnenbaum hast, weißt du, wie viele Birnen das sind? Ja, die kannst du noch in eine Kiste tun oder so. Ja, was machst du mit der Kiste? Die wird die vergammelt. Wenn du in der Schicht die Birnen drin hast, vergammelt so, alles ist. Du machst dann noch so einen Kuchen oder so. Ja, einen Kuchen machst du dann, ja. Dann ist ja schon mal sehr viel weg. Sind vier Birnen weg, ja. Genau. Na, mit dem Apfelmus fand ich ja schon ganz gut. Also du kannst irgendwelche Mus machen oder irgendwelche Mus. Ganz einkochen. Ich meine, meine Großeltern, also ich kenne das Einkochen ja auch, weil wir hatten ja früher nichts. Ne? Nicht mal Hunger. Ich hatte nicht mal einen Käfig von meinem Hamster, also musste in einem Topf leben. Und dieser Topf wurde einmal im Jahr geleert, damit Mutter drin Pfirsiche einkochen kann. Ja. Da musste der Hamster irgendwann mal sehen, wo er bleibt. Oder war er dann schon tot? Nein. Der kam dann ins Einmachglas oder was? Oh. Ja, ich hatte ja anfangs die Befürchtung, dass wir hier irgendwie so, ich weiß nicht, ob das themenmäßig so super spannend gewesen ist, aber das ist so zeitlich doch ein bisschen, aber wir haben eine Stunde schon wieder voll. Also Stunde ist schon wieder... Aber ich kann dieses Bier nicht wirklich trinken. Also wir hatten schon, ich weiß nicht, ob wir Baltica schon besprochen haben. Ich weiß nicht, also als explizit dieses Biercast. Aber wir haben damals mit Baltica auf der Krim oder in Jalta hatten wir, glaube ich, irgendwie so Baltica. In Simferopol hatten wir sicherlich. 3 oder 5 hatten wir. Zumindest getrunken. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben. Also Baltica Nummer, war das 5, hast du gesagt? 3 oder 5. 3 ist es, glaube ich. Ich glaube, 5 ist alkoholfrei. Irgendwie 5 oder 6 ist alkoholfrei. Nee, 1 ist alkoholfrei. 1 ist alkoholfrei. Ja, dann weiß ich, dann rede ich Unsinn. 9 ist auf jeden Fall extra strong Lagerbier und Lagerbier ist ja auch irgendwie einfach ein, früher eigentlich eine gewisse Art konzentriertes Bier gewesen, was woanders hin verschifft worden ist und dort sollte man das mit Wasser anreichern. Sozusagen, dass du auf 5-6% kommst und dann normales Bier hast. So war der Gedanke bei Lagerbier. Das hat nie jemand gemacht. Die haben das immer dann so schön, oh 8%, super geil. Leer gesoffen und sowas. Und dies hier, also, puh. Man merkt schon, dass es 8% sind, aber lecker ist es nicht. Wir kriegen Besuch in unserem Podcast, mein Vater, komm rein. Ja, bitte? Schlüssel hätte ich gerne. Den Schlüssel hätte ich gerne. So, jetzt haben wir auch unseren Vater mal auf Podcast, mit dem ich das letztens beim Spiel, das können wir jetzt noch immer verwursten, vom BVB gewesen bin. Also mein Vater hat in seinem 73. Lebensjahr, ist auf die Idee gekommen, er müsste unbedingt noch mal einmal im Leben ins Stadion vom BVB. Das fällt ihm diese Saison ein. Das ist super. Das ist toll. Hey, bevor die absteigen. Vorletzter Platz. Ja, einmal noch. Ja, die reißen ja das Stadion nicht ab, nur weil sie absteigen. Und wenn sie in der zweiten Liga werden, wäre es ja günstiger. Die Schlimmer haben es abgerissen, als sie aufgestiegen sind. Aufgestiegen vielleicht. Aber das reißt man ja nicht ab, das ist ja viel zu teuer gewesen. Ja, wir waren bei BVB gegen Wolfsburg, saßen in der Nordtribüne direkt neben den Wolfsburgern. Das war auch schön, weil die einen Trommler hatten, der richtig schön nervig war, was natürlich gewollt war. Aber war auch nervig. Und Vater hat das halt gehörtechnisch auch, hat es ihn sehr beeinträchtigt, weil er eh schon so eine Art von Tinnitus hat. Und das war dann nicht so schön. Und sie haben dann zweimal geführt und dann haben sie beide mal die Führung wieder weggegeben, völlig unnützerweise. Und sie haben halt sehr verunsichert gespielt und die Wolfsburger waren, man hat ihnen nicht angemerkt, dass sie zweiter Platz gewesen sind. Also so selbstbewusst haben sie nicht gespielt, aber es hat halt mehr geklappt bei denen. So unheimlich durchsetzungsstark war es nicht und für ein Erstligaspiel war es eigentlich auch nicht so überzeugend. Nicht so überzeugend ist das Stichwort für Baltica 9. Ist es auch nicht so überzeugend? Ich komme auch nicht so gut damit voran. Ich habe sowieso keinen guten Zug. Ja, vor allen Dingen bei den 8,0% dann. Nee, also ich weiß nicht, normalerweise habe ich eigentlich... Also ich weiß nicht, das schmeckt irgendwie nicht, das ist auch kein Weihnachtsbier, das ist auch irgendwie... Ja, wir hätten wirklich eine Flasche uns Bier teilen müssen, sage ich mal wieder. Ne? Auf mich hört ja keiner. Ne? Frau 5 Minuten diese Theorie veranstaltet und jetzt auf einmal, ich sag's doch, immer wieder. Ja, das Problem ist, dass will ich hier immer so 0,5 Flaschen einfach nur verkauft werden von den russischen Bieren. Die wir allerdings noch nicht mal zur Hälfte analysiert haben. Ich sage, es schmeckt auch scheiße, schmeckt auch alles scheiße. Russische Biere? Ja. Ja, trotzdem müssen wir da durch. Warum? Das macht doch sonst keiner. Und womit? Mit Recht. Ja, also Baltica 9 muss man sagen, ja. Mit Recht. Also so viel dazu jetzt, liebe Freunde. Ja. Wir wünschen euch einen schönen vorletzten Hanukkah-Tag. Und was auch immer, vielleicht machen wir noch was weiteres, irgendwie so an Weihnachten, vielleicht machen wir heute Abend noch was weiteres, man weiß das alles aber, nicht. Aber für den 31. Podcast ist das jetzt. So, Zeit abzuschalten. Richtig. Und schalten Sie auch mal wieder ab. Na, tschüss. Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.